1. August 31, war schon spät. Er wollte nach Haus durch die Müllerstraße, in stockfinsterer Nacht. Doch dort dauerte schon die Kommune 10:1, wie sie es immer macht. Raunend am Wedding, es sah man für Schröder eisig, von Rohrmord erschlagen. Am 1. August 31. Kaum einer kennt heute noch deinen Namen, doch wir holen dich aus dem Vergessen in nach fast 70 Jahren. Raunend am Wedding, es arbeitet mit Schröder eisig, von Rotmord erschlagen, am 1. August 31. Raunend am Wedding, es arbeitet mit Schröder eisig, von Rotmord erschlagen, am 1. August 31. Werner Dölle. Hier! Harry Andersen. Hier! Hans Güthemeier. Hier! Gerhard Weber. Hier! Walter Fischer. Hier! Horst Wessel. Hier! Edmund Behnke. Hier! Fritz Schröder.